Nebel aus Morgenrot, Klabund, die Tage dämmern, von Klabund, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Nebel. Der Nebel hängt um Mensch und Dinge, die Schleier der Verdrossenheit. Ein jeder läuft im eigenen Ringe, weiß keinen Freund sich zum Geleit, führt sich behutsam wie ein Kind, das furchtsam in das Dunkel weint und dem der Wind, der in den Telegraphenstangen greint, der Seufzer eines bösen Gottes scheint. Ende von Nebel.